Also ich hab halt meine Amtsrobe an als Künstler, schwarzes Sakko. Bitte? Ist schon, oder? Ja. Okay, gut. Ich möchte heute Horst Schreiber vorstellen, Historiker in Innsbruck, Dozent an der Universität, unterrichtet am Abendgymnasium am Bichlerplatz, Herausgeber einiger Bücher, Forscher. Ich kenne Horst Schreiber seit 8 Jahren. Der Anlass war beruflicher, fachlicher Natur. Ich hab jemanden braucht, der mich berät zum speziellen Teil der österreichischen und oder speziell der Tiroler Geschichte. Und aus dieser meiner ersten Anfrage hat sich eine tolle Zusammenarbeit ergeben, die schlussendlich in ein Teil gebauter Innsbrucker Stadtrealität gemündet hat, das einen neuen Narrativ zeigt und hat. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ja, dann einen schönen guten Abend. Ich spreche heute ja über den Anschluss, über die nationalsozialistische Volksgemeinschaft, über Einschluss und Ausschluss. Und ich möchte sozusagen beginnen, wie hat die Situation ausgeschaut Ende 1937, Anfang 1938, also noch bevor die Machtübernahme der Nazis vor sich gegangen ist. Da ist es, glaube ich, wesentlich auf die wirtschaftliche Situation zu schauen. Das heißt, im internationalen Vergleich, obwohl die Weltwirtschaftskrise bereits schon der Höhepunkt seit Jahren überschritten war, ist die Arbeitslosigkeit in Österreich immer noch überdurchschnittlich groß. Das heißt, sehr viele Menschen sind nicht nur arbeitslos, sondern auch ausgesteuert. Ausgesteuert bedeutet, dass der Sozialstaat nicht mehr funktioniert hat, dass der Sozialstaat massiv in den Zeiten des Austrofaschismus von 34 bis 38 abgebaut worden ist und viele Menschen ohne irgendwelche staatlichen Unterstützungen dagestanden haben und angewiesen gewesen sind, von kirchlicher Seite unterstützt zu werden oder auf der familiären Ebene. Diejenigen, die in Arbeit gestanden haben, hatten zwar eine materielle Absicherung im Sinne von des Lohnes, aber generell gesehen hat die Arbeiterschaft gedarbt. Es waren auch da in Innsbruck, gerade hier in St. Nikolaus, katastrophalste Wohnungsverhältnisse, wenn hier Polizei nachgeschaut hat, weil linke Kommunisten sind ja bereits seit einigen Jahren verboten gewesen. Dann kann man in diesen Gendarmerieberichten lesen, wie da massenweise der Schimmel an den Wänden war, wie chronische Erkrankungen vor allem bei Kleinkindern gewesen sind, sodass sogar reaktionäre Polizisten festgestellt haben, dass es kein Wunder ist, dass die Menschen zu einer Radikalisierung neigen würden. Wenn wir uns andere Teile der Gesellschaft anschauen, etwa den Mittelstand, das Gewerbe, dann ist es ihnen zwar nicht so schlecht gegangen, aber hier war auch bei den Angestellten eine ganz große Angst vor Abstiegsängsten. Die Industrie hat nach Deutschland gelugt, hinübergeschaut, weil hier natürlich im Sinne der Kriegsanstrengungen bei den Nazis riesengroße Gewinne zu verzeichnen gewesen sind, während hier die Produktion nicht ausgelastet war. Schlussendlich die Bauern, die eigentlich das treueste Klientel, katholisch-konservativ für den austrofaschistischen Ständestaat gewesen sind oder gewesen wären, da hat die Situation vor allem bei den Kleinbauern, die doch die Masse der Bauern hier in Tirol ausgemacht hat, auch trister ausgesehen. Viele waren verschuldet, viele mussten bereits vom Hof gehen beziehungsweise standen vor der Versteigerung. Das heißt also, eine das, was diese sehr heterogenen Gruppen geeint hat, das waren einerseits Ängste, andererseits aber vor allem auch die Hoffnung auf Veränderung, das nicht mehr Zutrauen in diese herrschende Regierung, in diese Form der Politik, und suchten nach einem Rettungsanker, also quasi Halt in einer unsicheren Gesellschaft. Und diejenige Bewegung, die es geschafft hat, diese Ängste zu mobilisieren, auf ein neues Objekt, auf eine neue Bewegung hin auszurichten, die konnte sozusagen die Gesellschaft dann auch mobilisieren. Wenn ich gesagt habe, im internationalen Vergleich hohe Arbeitslosigkeit, dann muss man sagen, das hatte etwas auch mit Sparen zu tun. Wir sind ja heute auch in einer Gesellschaft, wo, wenn Politik das Wort Sparen in den Mund nimmt, dann bekommt ein Teil, vor allem der bürgerliche Teil der Gesellschaft, praktisch einen wässrigen Mund der Zustimmung. Das basiert auch auf historischen Erfahrungen, auf dem Verlust von Geld, bei Währungsumstellungen. Generell war es aber so, dass diese Sparpolitik des Ständestaates dazu geführt hat, dass kaum oder viel, viel zu wenig staatliche Investitionen gegeben hat. Und das sorgte für diese Unterauslastung in den Betrieben und die hohe Arbeitslosigkeit. In anderen Ländern, sowohl in demokratischen, ob das jetzt in Amerika ist, New Deal, wo ein Sozialstaat aufgebaut worden ist, weil in den Vereinigten Staaten unter Roosevelt war eines klar, auch in seinen Anstrengungen, wir müssen den Menschen die Angst nehmen und die Angst vor der Angst nehmen. Politik ist dazu da, nicht Ängste zu schüren, wie das damals dann auch der Fall gewesen ist oder heute wieder immer stärker der Fall ist. Und deswegen war der Aufbau eines Sozialstaates etwas, das Menschen Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst vor Altersarmut nehmen sollte und damit auch die Demokratie stärkt. Wie gesagt, bei uns ist das nicht der Fall gewesen. Im nationalsozialistischen Deutschland war eine Wirtschaftspolitik natürlich auf Schulden, aber mit sehr großen Investitionen. Wir haben 1938, bevor die Nazis kommen, einen harten Schilling. Wir haben ein ziemlich gutes Budget, aber wir haben keine Investitionen für Arbeit. Und das Erste, was die Nationalsozialisten dann auch gemacht haben, als sie die Macht übernommen haben, um diesen kleinen Vorausblick zu machen, ist genau das gewesen, dass sie die Goldreserven Österreichs, die Devisenreserven Österreichs geklaut haben, nach Berlin gebracht haben und mit unserem Geld Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen machten, die die Arbeitslosigkeit beseitigte, aber natürlich mit dem Hintergrund im Sinne von Infrastruktur für den Krieg. Ja, die politische Situation war auch sehr trist in dem Sinn, dass Österreich, wie ich bereits erwähnt habe, seit 1934 keine Demokratie mehr ist, dass es eine Diktatur ist, katholische, austrofaschistische Diktatur, und dass in dieser Diktatur die Sozialdemokratie, alle anderen Parteien abgeschafft ist und dass die Unabhängigkeit Österreichs also nicht gewährleistet war von innen heraus, von der eigenen Gesellschaft und den beteiligten Gruppen, sondern vor allem außenpolitisch abgesichert war durch das faschistische Italien. Dadurch, dass aber 1936 nach dem Überfall Italiens in Äthiopien, damals Abessinien, Italien außenpolitisch isoliert war, kam es zu einer neuen Freundschaftsachse Italien-Deutschland und Österreich verlor die Absicherung seiner Unabhängigkeit durch Italien. Der österreichische Weg war dann der deutsche Weg, das heißt der Bundeskanzler Schuschnigg, ein Tiroler, hat sich dafür entschieden, dass es eine Anpassung an deutsche Wünsche gibt. Und das hat einen sehr großen Auftrieb für die NS-Bewegung hier gegeben. Der verzweifelte Ausweg im Februar 1938 bestand darin, nachdem Hitler dann diktiert hat, dass die Anpassung noch viel stärker sein muss, hat Schuschnigg, hey, ihr in Tirol, hier in Innsbruck, dann praktisch verkündet, dass es eine Volksbefragung geben muss. Am 9. März 1938 verkündete er das, dass diese Abstimmung am 13. März 1938 sein soll. Wofür? Für ein freies, christliches, unabhängiges, soziales und natürlich deutsches Österreich. Es war irgendwie klar, dass die Nazis sowohl hier als auch in Berlin tatenlos hier zuschauen würden. Und so war gleich die Direktive von Berlin und von Wien in ganz Österreich und hier in Tirol, in Innsbruck, Großdemonstrationen zu machen, um diese Volksabstimmung, die natürlich positiv für Österreicher ausgegangen wäre, weil innerhalb von so kurzer Zeit hätten die Nazis nichts mobilisieren können. Stimmberechtigt sind viele junge Menschen nicht gewesen, weil für diese Abstimmung das Alter in die Höhe gesetzt worden wäre, also sehr viele NS-Anhänger gar nicht teilnehmen hätten können, die illegale Arbeiterbewegung sich auch ausgesprochen hat, bei der Volksbefragung Ja und Nein sozusagen indirekt, was den Anschluss betrifft, zu stimmen. Also ist es klar, die Nazis werden aktiv, es gibt große Demonstrationen. Ich sehe es von da nicht. Ja, das ist schon ein Bild vom 11. März 1938. Das sind also Nationalsozialistinnen, die für eine richtige Emanzipation auf die Straße gehen, um mitzuhelfen, dass die Volksbefragung abgesagt wird. Das ist interessant, das ist schon immer noch ein sehr früher Vormittag. Auf der einen Seite sind die demonstrierenden Nationalsozialisten noch in Zivil und auf der anderen Seite einige Schaulustige, einige wenige erheben den Arm zum Hitlergruß. Und unter diesen Nazis sind natürlich sehr viele SA-Sturm, aber vor allem auch ein SS-Studentensturm. Weil wenn ich zwar gesagt habe, dass die Arbeitslosigkeit groß gewesen ist, dass Arbeitslosigkeit sozusagen ein Substrat ist für autoritäre und faschistische Bewegung zur Mobilisierung der Menschen, dann muss man eines sagen, der Hort des Nationalsozialismus ist bei den Akademikern. Der Hort des Nationalsozialismus ist auf der Universität Innsbruck. Der Hort des Nationalsozialismus sind die Burschenschafter, sind die Chors, sind die Penela-Verbindungen, sind die Sängerschaften, sind die Turnerschaften. Und es ist ganz klar, dass die Ideen des Nationalsozialismus, die zwar die Nazis nicht erfunden haben, aber dann schließlich zur tödlichen Entfaltung gebracht haben, also Antisemitismus, Antikatholizismus, Umbringen von Menschen mit Behinderungen etc., das sind Ideen, die aus der Universität, aus dem Kreis der Studierten gekommen ist, die ja eine viel größere Möglichkeit zur Verbreitung dieser Ideen haben, da sie ja in hohen und höheren Positionen in der Gesellschaft ja auch wirken. Das ist jetzt ein sehr interessantes Bild, das ist ein bisschen später. Sie werden es jetzt von hinten nicht sehen, da ist eine Uhr oben. Und auf dieser Uhr ist es 20 Minuten nach 11 Uhr. Und das, was Sie da jetzt sehen, ja, das heißt, da ist kein Nationalsozialismus an der Macht. Die Nazis, die da herumhüpfen, die strengen auch gar nicht die Machtergreifung an, sondern ihr Ziel ist es, wie ich schon zweimal sagte, die Volksbefragung wegzubringen. Es bekommt dann später eine Eigendynamik. Das, was Sie hier aber erblicken können, ist, wie stark Innsbruck bereits nazifiziert war. Und hier muss man natürlich genauer sein. Weil wenn Sie da hinschauen und die Straßen jetzt voll sind mit Hitlergrüße etc., dann sehen Sie aber vor allem auch, dass hier alles schon beflaggt ist. Was ist da beflaggt? Bau und Schwarz ist nicht beflaggt, weil Bau und Schwarz ist eine jüdische Firma. Alles andere ist aber beflaggt. Das heißt also, noch bevor die Leute wissen, dass der Nationalsozialismus am Abend die Macht übernehmen wird, ja, haben die bereits Nazi-Flaggen daheim. Und daheim heißt, das ist die Innsbrucker Kaufmannschaft, das Innsbrucker Gewerbe. Und damit haben sie bereits schon einen Einblick, wer ein wichtiger Teil der Massenbasis der Nationalsozialisten gewesen ist. Ja, was im Bild nicht zu sehen ist, gegenüber, Sie kennen ja sicher das Gasthaus Alt-Innsbruck, das ist das Zentrum der Nationalsozialisten, das ist aber auch das Zentrum an diesem 11. März 1938, da hängt die Nazi-Fahne heraus, da ist ein Lautsprecher mit Radio, da ist dann der spätere Oberbürgermeister Denz, der hier die Menge davon verständigt, wie gerade die Entwicklungen in Wien sind, wie sie in Tirol ist. Und das, was das Besondere oder auch das Logische ist, nach dem, was ich vorher gesagt habe, was der Hort des Nationalsozialismus ist, das Gasthaus Alt-Innsbruck war natürlich, wir sind ja hier auch in der Nähe, war natürlich das Lokal der Burschenschaft Suevia. Das Positive ist, dass sie sich heute verkrümeln müssen in einen Hinterhof. Ja? Damals waren sie noch im Zentrum von Innsbruck. Wichtig vielleicht ist auch zu sagen, dass auch zu diesem Zeitpunkt, auch wenn wir jetzt wissen, um 21 Uhr wird die Machtübernahme sein, jetzt haben wir 20 nach 11. Warum sind jetzt viel mehr Leute auf der Straße? Ja, es sind so viele Leute auch auf der Straße, weil die Nazis und dann die Unbeteiligten, die deswegen überlaufen, weil es keinen Widerstand von der Exekutive gibt. In 1934 war keine Problematik, ein Blutbad anzurichten, als es gegen die Arbeiterbewegung gegangen ist, gegen die Sozialdemokratie. Jetzt scheut die Polizei, die Exekutive einzuschreiten und zieht sich zurück. Ja, am Bild sieht man ganz, ganz am Rand zwei Polizisten, die zuschauen. Und das ist, glaube ich, auch das Wesentliche. Es ist nur eine kleine, immer noch eine Minderheit, aber eine sehr entschiedene Minderheit zum Handeln entschieden, im Gegensatz zur Tiroler Landesregierung, im Gegensatz zur Exekutive und im Gegensatz auch zur Regierung in Wien. Und diese Minderheit, die auf die Straße geht, die reißt jetzt Menschen mit, die in der unbeteiligten Mitte sind, die aber jetzt merken, in welche Richtung es zu gehen scheint, wohin der Zug des Erfolgs und der Starken geht. Also wir haben erst in den letzten Stunden, bevor die Nazis die Macht übernehmen, ja, erst in diesen letzten Stunden haben sie in der Gesellschaft allmählich eine Mehrheit oder in Richtung einer Mehrheit. Ja, was hier auch das ist ein Bild von der Marie-Theresien-Straße. Hier haben die Nazis die Macht bereits übernommen. Es dürfte so zwischen 21 Uhr und 22 Uhr sein. Dass diese Machtübernahme gelungen ist, war natürlich auf der einen Seite diese Demonstrationen. Aber das Entscheidende war natürlich in Wien die Unentschlossenheit der Regierung bei gleichzeitig, was man natürlich sagen muss, der Drohung des Einmarsches der deutschen Wehrmacht, wo so stündlich von Berlin diese Drohungen telefonisch eingetroffen sind. Und hier hat die Bundesregierung sich einfach kampflos dann sozusagen ergeben und halt auf fast, würde ich sagen, tirolerisch ja, und den Staat, dem lieben Gott, überantwortet, sich mit einem Grüß Gott verabschiedet und dann widerstandslos sich ergeben. Ja, das ist schon der nächste Tag, der Morgen des 12. März 1938. Hier ist der Einmarsch der Wehrmacht, der ist aber erst nach 20.45 Uhr erfolgt, der Einmarschbefehl von Hitler. Der hat abgewartet und nachdem Schuschnigg dann verkündet hat, dass es zu keinem Widerstand kommen wird, erst zu diesem Zeitpunkt ist dann der Einmarschbefehl gekommen. Ja, und das ist dann, Tirol grüßt den Führer. Die Fassadstücke auf diesem Bild werde ich dann noch näher erklären. Die Kelle in der Hand zeigt schon Aufbruch. Jetzt geht's los, jetzt ist Veränderung, jetzt wird bald Zukunft da sein. Auch wenn praktisch der Anschluss ohne größeres Blutvergießen vor sich gegangen ist, kam es nach dem Anschluss dann zu entsprechenden Ausschreitungen auch in den nächsten Wochen. Das waren einmal nicht nur Nazis, sondern einfache Leute, das heißt Volksgenossen und Volksgenossinnen, haben einfach die Gunst der Stunde genützt, und das war eine ganz große Attraktivität, die Möglichkeit auf Gewalt, in die Wohnungen von Menschen zu gehen, mit denen sie eine Abrechnung hatten, und diese Abrechnung musste nicht unbedingt politischer Natur sein. Das waren Streitigkeiten, vor allem in dörflichen, bäuerlichen Gemeinden um Grundstücke oder sonstiges, und da konnte man jetzt unter dem Deckmantel des Politischen auf eigener Faust sozusagen vorgehen, Verhaftungen vornehmen etc. Den Nazis war das dann schlussendlich beim bestimmten Zeitpunkt zu viel, weil die wollen eine gut organisierte Verhaftungsebene auf rationaler Grundlage. Das haben sie dann schlussendlich auch gemacht mit dem Aufbau der Gestapo und des SS-Terrorapparats. Und das Bild, das Sie hier sehen, ist in Imst aufgenommen. Derartige Bilder haben wir natürlich fast überhaupt keine. Umso bedeutender ist dieses Bild. Das ist im April 1938. Und hier in Imst gibt es eine Abrechnung der Imster Nazis und sonstigen Schau- und beteiligungslustigen Menschen. Es sind vor allem Exekutivbeamte gewesen, die etwas gegen die Nazis vor 38 in der Stadt gemacht haben. Die sind zusammengefangen worden, das ist mehrmals gewesen. Das ist hier ein Bild von der größten Ausschreitung, und dort hat man sie dann bedroht, verspottet, verhöhnt, gedemütigt. Es hat Scheinerschießungen gegeben, und die Demütigungen, da sehen Sie ja, welche Schilder die Menschen tragen mussten. Ja. Das nächste, da sehen Sie, eines der Opfer muss das Schild Dachau auf ins KZ Dachau tragen. Daraus wird für uns natürlich ersichtlich, dass die Menschen wussten, was das Konzentrationslager ist, was das Konzentrationslager Dachau war. Sonst hätte es ja keinen Sinn ergeben, hier sieht man es auch per Foto, die Leute mit einem KZ einzuschüchtern. Warum haben wir die Fotos? Weil die Leute wurden fotografiert, um auch nachträglich sie noch verhöhnen zu können. Die Fotos wurden aufgehängt in Imst mehrere Wochen lang. Ja, im Zentrum der Bemühungen der Nazis war natürlich die sogenannte Volksgemeinschaft. Volksgemeinschaft ist ein Vokabular, das immer ganz klar und deutlich auf einen autoritären, faschistischen Hintergrund verweist, weswegen dieser Begriff auch ständig in Parteiprogrammen der FPÖ auftaucht. Der ist ja dann in der späten, vor, weiß nicht genau, 10, 15 Jahren ist er ja dann gestrichen worden, und nachdem H.C. Strache kam, wurde er ins Parteiprogramm wieder aufgenommen. Volksgemeinschaft war natürlich etwas, wo man Menschen etwas für die Zugehörigkeit auch belohnen muss. Das Wichtigste war natürlich die Beseitigung der Arbeitslosigkeit. Ich zeige Ihnen jetzt ständig so Ausschnitte auch aus Zeitungen, damit Sie sehen, das ist das, was die Menschen damals gesehen haben, erfahren haben, womit sie konfrontiert worden sind, und nicht nur nachträgliche Kenntnisse aus historischer Sicht. Also Das wesentliche Versprechen war das, dass es besser wird und des sozialen Aufstiegs. Gesehen hat man, tut man sowas immer sehr gut bei Heiraten und Geburten. Die Geburtenrate war bis 38 ganz, ganz unten und nach dem Anschluss schnell die Zahl der Kinder massivst in die Höhe und auch der Verehelichungen, ja, weil hier, das ist nicht Politik, ist auch viel Psychologie, dieses Zutrauen da war, dass es besser wird. Und das haben die Nazis ständig bearbeitet, ein permanentes Zukunftsversprechen. Und selbst wenn Dinge nicht funktioniert haben, ist immer darauf propagandistisch bearbeitet worden, dass das in absehbarer Zeit aber bald so sein wird. Eines der wichtigen Dinge ist Leistung. Ja, also dieser Diskurs für die Fleißigen und die Tüchtigen hat einen langen Bart und für die Nationalsozialisten war es wesentlich, wir sind eine Gesellschaft, wir sind eine Politik, die mit diesen Klassengegensätzen aufhört. Wir sind, wir machen eine Politik, die Menschen praktisch vereint auf einer harmonischen Basis und es kommt nicht auf deine soziale Herkunft an, sondern auf die Leistung, die du erbringst. Und natürlich war das etwas Wichtiges, gerade beim Ansprechen auch der Arbeiterschaft, ganz spezifisch der jungen Arbeiterschaft, damit sie weggeht von diesen Ideen des Klassenkampfes, der Solidarität, der Gleichheit und hin angesprochen, wir verstehen es ja sehr gut, also in dem Sinne sehen Sie auch die Modernität in diesem System, angesprochen wird das Individualistische, das Karrieristische. Ja, das Egomanische. Ja, du schaffst es und du schaffst es alleine. Ja, das Wesentliche bei dieser Karriereorientierung, bei diesen ständigen Konkurrenzwettkämpfen, ist auch gewesen, dass der Wert des Menschen einfach ganz stark daran gemessen wurde, wie produktiv er war. Und viele Sozialleistungen, die es im Nationalsozialismus gegeben hat oder neu eingeführt worden sind, wurden eingeführt zur Steigerung der Produktivität. Wichtig ist, es gilt, die Träume der Menschen anzusprechen. Es ist nicht so wichtig, dass diese Träume in Erfüllung gehen, aber gib ihnen etwas, damit sie längere Zeit was zum Träumen haben, an dem sie sich festhalten. Das, was natürlich in der massiven Klassengesellschaft der damaligen Zeit gegolten hat, das war, dass Urlaub nicht leistbar war für einen großen Teil der Bevölkerung, für die arbeitende Bevölkerung, für die Arbeiter und Arbeiterinnen. Und hier ging es daran zu vermitteln, jetzt könnt auch ihr nach Norwegen fahren. Jetzt kommt auch ihr nach Madeira. Die Realität natürlich hat so ausgeschaut, da ist nur eine handverlesene Gruppe von Arbeitern und Arbeiterinnen hingekommen, aber immerhin, zumindest gab es im großen Maßstab Fahrten über die Grenze nach Deutschland und bereits das war auch ein Vorteil. Und die andere Ebene, die Mobilität und Träume darstellt, ist natürlich das Auto, wie Sie hier sehen, der VW. Das ist ja eine Gründung im Nationalsozialismus VW. Die Menschen haben natürlich nie einen VW gesehen. Das System ist relativ sehr gut von den Überlegungen gewesen. Du sparst etwas, pickst die Marken in ein Heftel rein und wenn du einen bestimmten Prozentsatz angespart hast, dann bekommst du bereits diesen VW. Dann ist aber der Krieg ausgebrochen, deswegen hat niemand einen VW bekommen und es waren dann eher Kübelwagen und Ähnliches, die sich dann in Russland, Polen und so weiter herumgefahren sind. VW hat auch jahrzehntelang nach dem Zweiten Weltkrieg sich in Prozessen gewehrt, den Leuten, die was angespart haben, Entschädigungszahlungen zu machen. Ja, die andere Ebene war, ich habe auf Sozialgesetzgebungen hingewiesen, die Nazis führen ja Familienbeihilfen ein, also Kinderbeihilfe ab dem vierten Kind. Das ist natürlich sehr was Attraktives, gerade hier in Tirol, in der bäuerlichen Bevölkerung mit diesen Großfamilien. Das ist ein gutes Zusatzeinkommen. Auch wenn du heiratest, kriegst du Ehestandsdarlehen und also ganz günstigst. Und wenn du ein Kind machst, dann musst du 25% weniger zahlen. Wenn du 4 Kinder machst, dann ist das Darlehen praktisch getilgt und du musst nichts mehr zurückzahlen. Natürlich, ich komme noch darauf zu sprechen, was Familienbeihilfe, Ehestandsdarlehen betrifft. Natürlich ist das nur für die Zugehörigen, für die Arischen und nicht für Gruppen wie Roma, Sinti, jenische, sogenannte asoziale Juden, Jüdinnen etc. Ich komme dann zum Brauchtum. Brauchtum ist etwas ganz, ganz was Bedeutendes und Wichtiges, das die Nationalsozialisten instrumentalisiert haben, mit dem sie Menschen anzusprechen wussten. Bei diesem Bild, man sieht es schon, einen wesentlichen Bereich, statt Klassenkampf, das deutsche Volksfest am 1. Mai, Trachten statt Demonstrationen. Die Nationalsozialisten haben sehr, sehr viel Geld hineingesteckt in das Brauchtumswesen, was jetzt gerade erforscht wird, was die Erfindung von Trachten und Ähnlichem betrifft, aber ganz stark auch in Schießstände, weil das Problem war natürlich, dass in der Menschenführung die katholische Kirche gerade hier in diesem Land einen großen Vorteil hatte, den gesamten Jahreszyklus der Menschen begleitete, sehr gute Strukturen hatte und deswegen sollte es praktisch zwei Ebenen geben, die den Einfluss des Pfarrers bekämpfen sollten. Das eine war praktisch der Schullehrer, der Dorflehrer. Na, das Schulhaus sollte Kontrapunkt zur Kirche, zum Pfarrhaus sein. Und auf der anderen Seite diese Schießstände. Ja? Und am Sonntag sollten die Leute nicht in die Kirchen gehen, sondern zu den Schießständen. Dass da Nebenprodukte gibt, ja? Also Wehrhaftigkeit für den Krieg, Soldatentum, das ganze Militärdenken und so weiter, das sei nur nebenbei erwähnt. Ja? Tirol hatte ja das größte Landesschießen schlussendlich im gesamten Deutschen Reich. Wir haben sehr gutes Filmmaterial, auch noch aus dem Jahr 1944, im Juli 1944, wo genau da drüben vom Adolf-Hitler-Platz, also wo das Tiroler Landestheater ist, ne, da gibt es riesige Aufmärsche, ne, ein paar Monate bevor alles vorbei ist. Und die verschiedenen Brauchtumsvereine werden überführt in den sogenannten Standschützenverband. Und das war auch eine sehr kluge Idee, weil natürlich sind viele Menschen katholisch-konservativ oder auch bei Schützen katholisch-konservativ. Und wenn du sozusagen einen Standschützenverband machst, tust du auf alte Traditionen verweisen, die du pflegst oder pflegen würdest, die scheinbar unpolitisch sind. Und so kommst du sehr gut an Menschen heran, um sie einzugliedern und zu beeinflussen. Klar, Schützen immer dabei. Hier im Innsbrucker Bahnhof. Natürlich genauso in der Provinz gibt es massenweise diese Aufmärsche. Sie müssen sich vorstellen, der Nationalsozialismus ist auch eine Bewegung, die lange bis in den Krieg hinein eine ständige Volksfeststimmung produziert hat. Ja, also Saufen bis zum Abwinken war auch ein ganz wichtiges politisches Mittel und ständige Festivitäten zu machen, die Menschen an der Stange halten. Diese Propaganda-Überschrift Freut euch des Lebens ist also bis mindestens 1943 auch etwas gewesen, das man versucht hat, immer in die Realität auch überzuführen. Ja, bei dem Bild ist es ja so, da sehen Sie in der Mitte den Gauleiter Hofer und da, wo der Brauchtümler seine Hand zum Hitlergruß hebt, genau darunter der Kopf, das ist der Reichsführer SS Heinrich Himmler. Ja, eines der typischen Volksfeste mit dem Gauleiter Hofer, der sich als Vater, Landesvater der Tiroler geriert. Ja, und ein paar Fotos aus der Zeitung. Hier geht es um die Schützen. Das ist also die Schützen 38 zum Nürnberger Parteitag, zu diesem riesigen, gigantomanischen Spektakel gehen. Und sie werden dann schon aus den Überschriften, aus den Unterüberschriften dann auch schon merken, worum es da geht. Hier geht es nicht immer blitzsauber. Der Reichsparteitag ist nicht nur das, wo so viele Schützen teilnehmen, und Brauchtumsgruppen, Musikgruppen, Schurchblattler etc., sondern es ist nämlich immer wieder auch die Möglichkeit der Begegnung der Geschlechter, wo also die Tiroler Burm zu den deutschen Madeln kommen. Und das ist etwas, das sowohl auch in der Berichterstattung auch ständig unterstrichen wird, auch diese sozusagen zwischen den Zeilen zwischenmenschliche Komponente. Irgendwo müssten die Kinder herkommen, die vielen, die da produziert worden sind im Nationalsozialismus. Die andere Seite ist natürlich die Ebene des Ausschlusses. Hier die Zigeunerfrage ist Rassenfrage. Ja, die Kehrseite dieser Rassenreinheit, der auf Rassenreinheit gegründeten Volksgemeinschaft, ist also der Ausschluss der anderen durch Gewalt. Ja, Denunziation, Ausgrenzung, Verfolgung, Vertreibung, schließlich auch Vernichtung, das ist etwas, das wir nicht nur sehen müssen in dieser Brutalität und Monstrosität, sondern es ist gleichzeitig etwas, das dieses Wir-Gefühl, die Wir-Stärke der Gruppe, der Dazugehörigen, derjenigen, die diese ganzen Vorteile, von denen ich gerade gesprochen habe, genießen konnten, ja, die haben sich durch den Ausschluss der anderen in ihrem Gemeinschaftsgefühl, ihrem Zugehörigkeitsgefühl zur Volksgemeinschaft bestätigt gesehen. Und das förderte die Loyalität zur Diktatur. Und natürlich darf man nie vergessen, Ausschluss der anderen bedeutet auch immer eine Möglichkeit, sich im Kleinen oder im Größeren zu bereichern. Und wenn ich schon vom Träumen gesprochen habe, selbst wenn man sich nicht bereichern konnte, ja, dann war zumindest die Hoffnung da, sich zu bereichern. Eines war natürlich auf alle Fälle klar, wenn man zu den Zugehörigen gehört hat, es war herrlich, sich überlegen zu fühlen und ein Herrenmensch zu sein. Ja, das ist einmal zweimal ein Gesicht, damit Sie auch sehen, wie Menschen ausgesehen haben, die derartig verfolgt wurden. Und gleichzeitig, weil es ja ein Polizeifoto ist, Exekutivenfoto, lange vor 1938, dann sehen Sie, dass ein größerer Teil dieser Gruppen, von denen wir sprechen oder denen der Nationalsozialismus im wahrsten Sinne des Wortes den Garaus gemacht hat, dass diese Gruppen eine sehr lange Verfolgungsgeschichte haben. Das sind Tiroler Jenische, also sogenannte Körner, die in besonderem Maß verfolgt worden sind. Wichtig ist natürlich, es geht ganz massivst gegen Arbeitsscheue. Ne? Das ist eine Nazi-Diktion, aber eine Diktion von vor 38 und eine Diktion, die heute vielleicht ein bisschen eleganter mit Durchschummeln und so weiter auch noch verwendet wird. Und es geht um Menschen, eigentlich die in Armut sind und in Armut leben. Und ganz stark geht es auch um bettelnde Menschen oder Menschen, die man halt auf den Straßen sieht, dass es ihnen nicht gut geht. Und das ist immer schon ein wesentlicher Beweggrund gewesen, den öffentlichen Raum zu säubern. Und ich glaube, dass wir es hier aufgrund eigener Erfahrung in einer sehr, sehr reichen Gesellschaft mit diesen Bettelverboten und Ähnlichen, die erleben wir gerade. Und das, was uns dann hilft, die Vergangenheit ein bisschen zu verstehen, diese Anziehungskraft, dass man seine kleinbürgerliche, faschistoide Projektionen auf Gruppen richten kann und eine ganz große Freude hat, selbst wenn man objektiv gesehen überhaupt von nichts davon profitiert, dass es aber trotzdem für viele Menschen mega geil ist, ja, da wenn Maßnahmen gegen diese Gruppen ergriffen werden. Hier komme ich immer wieder darauf zu sprechen, damit wir diese extreme Anziehungskraft von Gewalt verstehen, dass Gewalt Gemeinschaft in einem sehr starken Maße stiftet. Und damals war auch diese gute Möglichkeit, denunzieren zu können. Das heißt, es sind Menschen aufgerufen worden, ist hier auch auf diesem Zeitungsausschnitt oben, wenn ihr irgendwo jemanden herumlungen seht, wenn ihr jemanden seht, der eigentlich arbeiten müsste, wenn ihr jemanden seht, der bettelt, dann zeigt es den sofort an, dann werden wir den sofort ergreifen und entsprechende Maßnahmen anschließend vornehmen. Und dem sind die Volksgenossen und Volksgenossinnen mit größter Freude, und zwar ziemlich viele, nachgegangen. Wenn man etwas sieht, wenn ich Akten anschaue, völlig andere Dinge suche. Ich gehe in den Aktenbestand Bezirkshauptmannschaft von mir aus hinein und dann sind ständig Denunziationsbriefe drinnen. Ja? Und zwar von Leuten, wo man weiß, die haben jetzt nichts davon, dass sie den Nachbarn da jetzt anzeigen, aber diese Möglichkeit hat eine ziemlich erotisierende Wirkung auf sehr viele Menschen. Ein Hintergrund hat es natürlich immer auch einen ökonomischen gegeben. Ne? Das heißt, es ist ja gleich Arbeitskräftemangel. Wir brauchen was für den Krieg. Ne? Wir brauchen die Leute, die billig arbeiten, natürlich in unseren in den Hotels, genauso wie auch in den Fabriken. Und deswegen sind die Bürgermeister angewiesen worden von der Landeshauptmannschaft. Leute, schaut mal, ihr kennt die Leute im Dorf, wo ist da Familie, wo so Asoziale sich verstecken oder wo es auch Frauen gibt oder junge Männer, die eigentlich arbeiten könnten, aber nicht arbeiten tun. Und da gibt es dann Rückmeldungen von den Bürgermeistern, das sind massenweise, wobei man aber eines sieht, aus manchen Gemeinden kommt gar nichts. Und aus vielen, vielen anderen Gemeinden kommen ja richtige Epen, ja, welche Familien da Zugriff machen könnten. Und damit Sie sehen, natürlich ist nur ein Blablabla mit der klassenlosen Gesellschaft im Nationalsozialismus. In Wartens ist ja die Familie Swarovski, das sind die Obernazis schlechthin. Eine der Familien, die es bis heute geschafft hat, ihr Nazitum immer noch zu verstecken und nicht einem öffentlichen Diskurs oder einer Aufarbeitung zuzuführen. Und jede Gelegenheit, die ich bekomme, muss ich diese Nazi-Familie einfach immer wieder erwähnen und trage das bitte in die Welt hinaus. Es sind alles illegale Nationalsozialisten in dieser Familie gewesen. Die haben im höchsten Maß im Nationalsozialismus profitiert. Die konnten diversifizieren im Nationalsozialismus. Die Sparte jenseits der Glasschmucksteine ist erst in der Nazi-Zeit riesengroß geworden, dass sie nach 45 dann gleich Tirolit als eigenständige Tochterfirma machen konnten. Und die Glasschmucksteine haben sich auch sehr gut verkauft, weil sie das vertreiben konnten mit Genehmigung weit in den Krieg hinein, sogar immer noch zum Kriegsfeind Amerika und Russland. Das nur ein bisschen nebenbei erwähnt. Jedenfalls bei der Familie sagt der Bürgermeister von Wartens natürlich, naja, ob die Frauen, die jungen Frauen in der Familie, ob die dem Arbeitsmarkt zugeführt werden können, das weiß ich nicht. Ja? Bei anderen Familien heißt es dann, ganz, ganz gegenteilig, der ist immer schon arbeitsscheu gewesen. Ja. Ich muss nur nicht aufpassen, dass mich so mein Furor nicht wegdreht, von der zeitlichen Ebene her gesehen, aber vielleicht, weil es doch recht auch was Witziges hat im Tragischen, damit Sie sehen, dieser Kampf gegen sogenannte Arbeitsscheuer mit, wie gesagt, einer kuriosen Note, möchte ich Ihnen was vorlesen. Als asozial galten eine gewisse Zeit auch die Skilehrer. Und zwar die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel hat hier an die Landeshauptmannschaft Tirol geschrieben, wegen 7 Skilehrern, die haben es als die ärgsten Früchterln bezeichnet. Und da schreibt eben die Landeshauptmannschaft zur BH Kitzbühel: In der verhältnismäßig kleinen Stadt Kitzbühel sind eine große Anzahl von Skilehrern, die nur im Winter einen ganz ausgiebigen Verdienst haben, der aber manchmal weniger aus der Skilehrertätigkeit als aus der sexuellen Überstundenbeschäftigung erfließt. Im Sommer lungen diese Leute herum, dünken sich etwas Besseres zu sein und schauen auf jene, die durch anständige Arbeit weniger Geld als auf die angedeutete Art verdienen, mit Überhebung herab. Mit Rücksicht darauf, dass in dieser Sache nicht rasch genug durchgegriffen werden kann, bitte ich, mein Vorgehen zu billigen und nötigenfalls einen Antrag auf Abschiebungen in das Konzentrationslager stattzugeben. Diese Leute haben auch tatsächlich ein Schreiben, und zwar das ist ein vorgefertigtes Formular, aus dem wir schließen können, dass es öfters verschickt worden ist. Und die haben dann praktisch die Aufforderung bekommen, gehen Sie sofort zum Arbeitsamt, dort wird Ihnen Arbeit zugewiesen. Wenn Sie diese Arbeit nicht annehmen, dann kommen Sie in das Konzentrationslager. Also auch damit sehen Sie, wie bekannt KZ gewesen ist, sonst hätte es keinen Sinn gehabt, damit zu drohen. Nebenbei erwähnt, bei diesen Durchkämmaktionen gegen sogenannte Arbeitsscheue sind ganz eine Menge von Menschen verhaftet worden, die überhaupt nichts, gar nichts gemacht haben, die etwa sich vom Arbeitsamt einen Arbeitsplatz nicht zuweisen lassen wollten, sondern selber einen Arbeitsplatz sich gesucht haben, weil ja bekanntlich, auch damals war das in einem hohen Maße modern, die Fremdverkehrswirtschaft, die Hotels haben ja nichts gezahlt. Wer wollte denn dorthin für kaum etwas Geld und irrsinnig viele Stunden arbeiten? Und dorthin hat natürlich dann die Ärmsten der Armen zwangsweise hingeschickt. Und Leute, die von unten kommen, die haben natürlich auch ein offenes Mundwerk, die nennen die Dinge beim Namen, und so war das öfters dann beim Arbeitsamt, und dann haben dann gesagt, wenn man ihnen vermeintlich sagte, sei doch froh, dass du Arbeit hast, na, der fette Göring, der soll doch selber hackeln gehen, ich scheiß auf so einen Arbeitsplatz, etc. etc. Und dann sind die Leute in einer ziemlich großen Anzahl wegen derartiger Vorkommnisse ins Konzentrationslager gekommen, und Leute, die Vorstrafen hatten, die sie bereits abgesessen hatten, kamen, nur weil sie Vorstrafen hatten, wurden sie als Asoziale apostrophiert, kategorisiert und sind dann ins KZ gekommen zum Arbeiten, und viele von ihnen noch elendiglich. Häufig waren es, wie gesagt, Tiroler jenische sogenannte Körner, die dieses Schicksal erlitten haben. Hier sehen Sie eine andere Gruppe, die ausgeschlossen worden ist. Hier geht es um homosexuellen Verfolgung. Es war ein Unzuchtverbrechen. Diese Verfolgung war ja vor 38 auch da, nur in der Nazi-Zeit hat die ganz, ganz massivst zugenommen. Gleichzeitig, weil Sie hier die Überschrift Servitenkloster haben, das war auch der Weg, um die katholische Kirche praktisch in ein schlechtes Licht zu rücken. Hier hat man riesige Untersuchungen gemacht, ein paar Fälle von Homosexualität sind aufgetaucht, viele Beschuldigungen sind an den Haaren herbeigezogen gewesen, aber der Vorteil war, dass man Zugriff hat zum Kirchenbesitz, also zu den Klöstern, Stiften und ähnliches. Das war sein Hintergrund auch der homosexuellen Verfolgung. Ja, das, was natürlich im größten Maß vergemeinschaftet hat, das war so Gewalt gegen die jüdische Bevölkerung. Diese Hetzzeitung der Stürmer, da war es zwar so, dass nicht viele diese Zeitschrift bezogen haben, aber die hing in vielen Kästen hier in Tirol herum. Und es gab viele Denunziationsbriefe an den Stürmer aus der hiesigen Bevölkerung. Also Sachen, also sehr viele mit Sexualängsten, praktisch in die Richtung. Das sind aber junge Juden, die haben ein Verhältnis mit arischen Mädchen. Bitte, liebe Stürmer, schreite ein. Diese Denunziationen waren auch gang und gäbe bei den Rechtsanwälten. Die Rechtsanwälte, Steuerberater, Notare und Apotheker, zum Teil hat sich ja bis heute gehalten, das waren natürlich die Deutschnational- und dann die Nationalsozialisten. Und da gab es ziemlich viele Denunziationen gegenseitig, indem man etwa behauptet hat, dass der Kollege Konkurrenzanwalt ein Jude wäre. Jedenfalls, das hat so riesige Ausnahmen, so riesige Ausmaße angenommen, dass die Nazis dann den Leuten gedroht haben, wenn ihr weiterhin so denunziert und das Ganze hat dann keinen Hintergrund, dann werdet ihr bestraft. Weil natürlich jede Denunziation, jede Anzeige hat einen riesigen Wust an bürokratischer Arbeit, Nachforschungen und so weiter nach sich gezogen. Ja, das sind auch eine der wenigen Ikonenfotos, die wir haben. Auch hier sehen Sie diese Freude, diese Lust, dieses Schöne an der Ausgrenzung von anderen Menschen. Das haben Einheimische wie unsere deutschen Gäste sehr gerne gemacht, sich auf diese Art und Weise zu fotografieren. Solche Tafeln gab es genauso auch in Kitzbühel oder in St. Anton, in Seefeld, also in diesen Fremdenverkehrsorten, die ja die Zentren des Nationalsozialismus gewesen sind. Ja, das ist wieder ein Bild, das ist ein 10-jähriges Kind, das dann sofort in der Schule vom Lehrer geohrfeigt wird als Judensau. Das ist im November 1938, kurz bevor er und der Rest der Familie von Innsbruck fliehen muss. Er kam mit dem 8-jährigen Bruder in einem illegalen Transport nach Palästina fliehen. Der Rest der Familie, die kleine Schwester, Großeltern, werden alle ermordet. Ja, hier haben Sie nur einen kleinen Ausschnitt, was die Leute praktisch jeden zweiten Tag in der Zeitung lesen haben können. Hier ist vielleicht noch einmal, möchte ich da unterstreichen, dass um profitieren zu können als Angehöriger der Volksgemeinschaft, hat man von dieser Gewalt profitieren können, ohne dass man selbst Nationalsozialist war, ohne dass man NSDAP-Parteimitglied gewesen ist und ohne dass man selbst Hand anlegen musste. Das ist eine ganz wichtige Sache. Es wesentlich war nur, dass du halt einfach das Passiv hingenommen hast, dass du die Entscheidung getroffen hast, und das ist ganz wichtig. Es ist eine Entscheidung, gehorsam zu sein. Es ist eine Entscheidung, wegzuschauen. Und das ist das Verhalten der Mehrheit, so wie das Zuschauen ein Verhalten war von einem sehr großen Teil. Ab dem Zeitpunkt, wo es diese Zuschauer nicht gegeben hätte, etwa auch in Wien, wenn Juden die Straßen mit Bürsteln reinigen mussten, wenn es diese Zuschauer nicht gegeben hätte, dann wären diese Aktionen dann sehr bald eingestellt worden, weil sie keinen Sinn mehr gehabt hätten. Ja, das heißt also, wer Zeitungen gelesen hat oder Radio gehört hat, der war 1938 also täglich mit der Judendiskriminierung konfrontiert. Wer durch Innsbruck gegangen ist, wer da durch Innsbruck spazieren gegangen ist, wer seinem Beruf nachging, sich unterhalten hat auf der Straße, der hat ständig derartige Bilder gesehen, der hat ständig derartige Aufforderungen zum Judenhass gesehen. Der ging an derartigen beschmierten jüdischen Geschäften vorbei. Das ist also etwas, was wichtig ist. Ja? Das ist die tägliche Wahrnehmung der Menschen im Zentrum von Innsbruck, in der Marie-Theresien-Straße, in der Museumstraße, in der Anich-Straße und so weiter. Ja. Und er hat auch täglich in der Zeitung lesen können, wer welchen Betrieb sich ergaunern konnte und wer sich bereichern konnte. Hier auch das Versprechen der Nazis, Österreich wird in 4 Jahren judenfrei sein, haben sie ja gehalten. Sie waren eher noch schneller. Und das untere Bild, keiner will sie, so haben die Nazis gehöhnt. Warum? Die Grenzen sind dicht gemacht worden. Auch das hat natürlich eine Aktualität. Es hat nicht eine Aktualität im Sinne des Gleichsetzen des Nationalsozialismus mit der Zeit heute, sondern es hat eine höchste Aktualität in bestimmten Gesetzen, die diese Regierung hier auch erlässt, weil es ja darum geht, dass der Nationalsozialismus, das Lernen aus dem Nationalsozialismus praktisch der Obertitel der Europäischen Union ist. Und wir sind jetzt in einem der sogenannten Gedenkjahre und hier die Bundesregierung samt den FPÖ-Mitgliedern, samt dem Sebastian Kurz, ja ständig bei diesen Feierlichkeiten, ach, wie ist der Nationalsozialismus böse und schlimm gewesen, ach, wie ist das wichtig für die Demokratie zu lernen. Und das Lernen wäre eben daraus, dass eines der Hauptwesenspunkte im Nationalsozialismus ist, Flucht und Vertreibung. Die Schweiz damals hat darauf bestanden, dass die Menschen ein J, ja, für Jude in den, Pass gestempelt bekommen, damit sie bei dem Grenzübertritt, bei dem illegalen Grenzübertritt sofort sehen, aha, Jude, weg damit, und auf der anderen Seite hat dann schon die SS gewartet. Das hat vielen, vielen Menschen das Leben gekostet. Andere Ebene, 1938 im Juli, gibt es eine dieser üblichen, ihr kennt es auch, Konferenzen, internationalen Konferenzen. Der größte Teil der Staatengemeinschaft unter der Führung von Roosevelt in den USA versammelt sich in der Schweiz in Evian. Und hier wird dann versucht, die Flüchtlingsquoten in diesen Ländern stark zu erhöhen, aus gegebenen Anlass. Und hier sind natürlich die Argumentationsmuster in einem sehr hohen Maße frappierend. Diese Leute will man nicht. Die einen sagen, was wollen wir mit den Leuten? Die haben eine ganz einseitige Berufsstruktur. Die sind bei uns nicht vermittelbar. Die kosten uns nur etwas. Zuwanderung im Sozialsystem wird das heute genannt. Andere Ebene ist, es sind natürlich viele Menschen dabei, die, wie von dem Buben, den ich Ihnen gezeigt habe, dessen Eltern bzw. Großeltern halt ältere Leute sind. Und diese älteren Leute braucht niemand, weil die kosten eher Geld, die werden nicht mehr lange arbeiten oder können nicht mehr arbeiten. Also dann hast du eine ganze Menge rassistische Argumentationen gegeben. Jedenfalls, es waren eine extremst geringe Anzahl von Staaten bereit, die Quote zu erhöhen. Und genau das hat dann so viele Menschen, wie ich schon vorher gesagt habe, dann das Leben auch gekostet. Die Engländer haben zumindest gesagt, okay, wir nehmen 10.000 Kinder. Und so sind eine ganze Menge auch hier von Innsbruck ein paar Kinder mit einem Kindertransport dorthin gekommen. Für einen großen Teil hat es aber nicht funktioniert. Ja, da komme ich schon zum Schluss. Das ist eine Innsbrucker Familie mit einem Eltern-Ehepaar Popper. Das sind im November 1938 in die Sil geschmissen worden, haben nur knapp überlebt. Wenige Monate vorher sind sie noch angesehene Mitglieder dieser Gesellschaft gewesen. Und die Beschäftigung mit diesem Fall wie mit vielen anderen lässt uns sehen, dass es natürlich sehr, sehr viele Täter gegeben hat. Ganz viele unterschiedlich Beteiligte, die das passiv hingenommen haben, geschwiegen haben, Hilfe verweigert haben, natürlich auch profitiert haben, gestohlen haben. Aber wichtig ist auch, es gab, wenn es eine Minderheit war, gab es auch andere Leute, die im Kleinen, wie manchmal auch im Größeren geholfen haben. Interessant vielleicht, ein Arbeiter, Bauer aus Herzens im Pitztal, der hat in der Nähe von einem KZ Blaschow gearbeitet. Das ist dieses KZ, das Sie als Schindlers Liste kennen. Und dort hat in der Kantine gearbeitet eine Polin, die sich als katholisch dort ausweisen hat können. Sie war in Wirklichkeit aber eine Jüdin. Es ist natürlich eine Frage der Zeit, bis sie da entdeckt wird. Und der Mann hat auf Bitten dieser Frau sie nach Tirol mitgenommen. Weil es war so, der Nationalsozialismus, gerade wenn der Krieg anfängt, der basiert dann vor allem auf Zwangsarbeit. Und jeder, so wie in Innsbruck auch, wenn du den Zwangsarbeiter gebraucht hast, hast du einen Antrag gestellt und hast ihn in der Regel bekommen. Und so ist diese Frau dann nach Herzens gekommen und hat hier den Krieg auch überlebt, durch diese sehr mutige Tat. Aber man musste nicht immer nur so mutig sein, sondern vielleicht das auch nur so im Kleinen machen. Und da möchte ich schließen mit einem Zitat einer der Verfolgten, die sagt: Wir mussten alle öffentlichen Anstalten und Gärten meiden. Es gab einige Leute, die den Mut hatten, sich unser zu erinnern. Wir waren immer sehr glücklich, wenn wir irgendwo einen Freund fanden. Dann war es auch leichter, alles Schlimme zu ertragen. Es heißt also, wir haben Handlungsspielräume, es gab damals Handlungsspielräume, es waren Entscheidungen. Unsere Spielräume sind natürlich weitaus größer. Wir sind in einer politischen Situation, die sehr bedeutend ist in den nächsten Jahren. Es geht nicht darum, um eine Diktatur, um einen Nationalsozialismus an die Wand zu malen, aber es geht darum, ob sich Österreich in Richtung einer autoritären Demokratie entwickelt, so wie wir es auch in Ungarn sehen, oder ob wir mit gemeinsamer Kraft es versuchen können zu schaffen, diesen Sozialstaat, den wir auch haben, wo es gerade einen Generalangriff von Türkis-Schwarz gibt, zu verteidigen. Das heißt, wir haben auch etwas zu verteidigen. Momentan geht es leider nicht daran, in die Richtung es auszubauen, sondern es zu verteidigen, aber es lohnt sich zu kämpfen. Eines der Ergebnisse aus diesem Fasszusammenbruch des Kapitalismus, der in den verschiedenen Faschismen und Nationalsozialismus gemündet hat, war ja der Sozialstaat, war ja der Aufbau eines Wohlfahrtsstaats, war ja den Menschen Ängste zu nehmen durch materielle Sicherung. Und es war klar, dass der Liberalismus mit seinen Behauptungen der einseitigen Marktregulierung, dass privat viel, viel besser ist als wie Staat. Diesen Bankrott haben wir 1929, 1933 bereits in der Geschichte kennengelernt mit entsprechenden verheerenden Folgen. Und die Lehre daraus, wie gesagt, war der Sozialstaat, der nicht nur materielle Sicherung bietet, sondern eben auch die Demokratie absichert, das Zutrauen von Menschen in Demokratie, das Ja-Sagen zu dieser Art von Regierungsform. Und ich denke, das schreit nach Aktivitäten. Und ja, eine kleine ist die von heute. Ich danke Ihnen.